Wir denken daran, doch keiner sie nennt. Wir meinen die Angst, die tausend Namen kennt. Wie lange wird es einen Morgen geben? Wird die Zukunft menschlich sein? Wie lange achtet man das Menschenleben? Ist die Hoffnung leerer Schein? Unsere Antwort bist nur du. Dein Reich, Herr, dein Reich, komme zu uns. Dein Reich, komme zu uns. Doch keiner sie nennt. Wir meinen die Angst, die tausend Namen kennt. Wie lange werden wir den Frieden haben? Wird das Leben menschlich sein? Wie lange wird die Sicherheit uns tragen? Ist doch sie nur leerer Schein? Unsere Antwort bist nur du. Dein Reich, dein Reich.